Hallo? Kurier, ich habe ein Päckchen für Sie. Guten Tag. König Rosenkranz? Ja. Hier, Ihr Päckchen. Danke. Sie müssen da noch unterschreiben. Okay, danke. Schönen Tag noch. Entschuldigung, hätten Sie vielleicht ein Glas Wasser für mich? Königssohn. Hörspiel von Roswitha Quadflieg. Bei König? Oh, guten Tag, Herr Intendant. Nein, er probt gerade. Nein, es tut mir leid, er hat gesagt, er möchte nicht gestört werden. Oh, verstehe, selbstverständlich. Einen Moment bitte. Herr König, der Herr Intendant. Was willst du? Um diese Zeit übe ich. Würdest du also bitte die Güte haben... Was? Moment. Was? Abgesetzt? Nein, ich höre gut, Klaus. Sehr gut sogar. Deinen Spott kannst du dir sparen. Mein Sarastro, eine Katastrophe. Ihr habt sie wohl nicht alle, was? Wer? Mauser? Dieser hinterletzte Komparse, dieser Schleimbeutel? Ich vergreife mich im Ton? Nein, ich treffe noch jeden Ton, Herr Intendant. Jeden Ton, und zwar ganz exakt, trotz meiner 84. Jawohl! Was? Was, übernächste Spielzeit? Ich bin ganz Ohr. Bassa Selem! Bassa Selem! Eine Sprechrolle! Ich bin Sänger! Pinscher! Hosenscheißer! Ein Gartenzwerg! Ach, das sieht ja gut aus. Köstlich, köstlich! Ein Arschloch. Was gibt es denn? Wieso? Du hast aufgehört zu singen. Ja, das ist richtig. Mir ist die Lust vergangen. Würdest du bitte so freundlich sein und das Telefon aufheben? Du weißt ja, mein Rücken. Friss nicht so viel. Das ist schon die vierte Schachtel in dieser Woche. Ach, du zählst mit? Ein fetter alter Sack. Die heutige Vorstellung wurde abgesagt. 3 Leute krank. Ich bekomme aber heute Abend Besuch. Na gut, dann gehe ich eben in den goldenen Hirschen. Herr Schnur wird mich mit offenen Armen empfangen. Kein Wunder bei den Litern, die fließen werden. Ja, und bei dir? Darf ich mal fragen, wie alt er ist? Nein. Champagner kaltgestellt? Ein Mädchen oder Weibchen. Perfekt! Tischtuch, Teller, Gläser, Besteck. Servietten? Oh, bitte sehr. Sogar eine Kerze zünde ich dir an. Ich weiß, du siehst schlecht. Sehr schlecht, sagt man. Aber ich mache das auch für mich. Soll schließlich ein besonderer Abend werden. Ja? Ach du, Paula, du bist es. Nein, geht nicht. Mein Vater kommt zu Besuch. Ja, mein Vater. Endlich rafft er sich auf. Nichts gesagt? Warum sollte ich? Pizza? Nein, ich habe gekocht. Tja, siehste. Bitte, Schatz, komm, lass mich jetzt in Frieden. Nein, heute nicht mehr. Ich mag keine Geburtstagsfeiern, das weißt du. Ciao. Wieso eigentlich habt ihr mich Wolfgang Amadeus getauft? Ausgerechnet. So ein Name stigmatisiert. Das werde ich euch nie verzeihen. Dir werde ich sowieso nichts verzeihen. Okay, okay, ich weiß. Du warst eben göttlich. Lehntest am Flügel, dein Haupt umwallt von schwarzem Haar und Mozart perlte dir von den Lippen. Sie betete dich an. Alle beteten dich an. Der Krieg verloren. Du, ein paar Monate in Lübeck, hoffst auf ein Schiff, das dich nach Norwegen zu deiner Sophie bringen wird. Deiner Sophie, die mit deinen beiden Söhnen in ihre Heimat geflüchtet ist. Und du verliebst dich in Etta Dahlke, die Frau des stadtbekannten Weinhändlers. Und ich krieg diesen Wahnsinnsnamen aufgedrückt. Irgendwann hatte ich es satt. Hat diesen Amadeus auf der Schultoilette runtergespült, einem der Scherzkekse den Kopf im Klobecken gewaschen. Von da an war Ruhe. Von da an hieß ich nur noch Wolfgang. Sollte ich mich umziehen? Hut und Mantel und einfach weg über die Heide. Einfach verschwinden. Das wär's. Ach, was. Wunderlicher Alter, willst du mit mir gehen und zu meinen Liedern deine Leier drehen? Immer schön am Kantstein entlang, Dolfkönig, und geradezu auf den goldenen Hirschen. Alt werden ist scheiße. Ich hätte meinen Rücktritt selber bestimmen sollen. Ausgerechnet Mauser. Der packt das nie, dieser Zwerg ohne Brustkorb. Und ich kann weiter üben, klar. Jeden Tag oder Unterricht geben. Niemand kommt zu einem alten Mann aufs Land. Ist mir auch sowas von egal, ob jemand das OC trifft oder nicht. Das ist doch scheißegal. Könnte mich öfter mit Katinka treffen. Meinem kleinen, schwarzhaarigen Teufel. Warum um Himmels Willen in dieses Kaff? Hund, Hühner, Pferde, Gärtner, Chauffeur, wozu? Kosten über Kosten. Nur weil Maya es brauchte, angeblich für das Heil ihrer Seele brauchte. Nur mich braucht sie nicht mehr. Abgesehen von meinem Geld natürlich. Jetzt werden wir uns noch mehr streiten. Eines Tages vielleicht sogar schlagen. Und ich werde unterliegen. Gegen eine um fast 30 Jahre jüngere Furie habe ich doch keine Chance. Ich werde einfach liegen bleiben. Tja, das wär's. Der Abgang. Dolfkönig. Applaus. Na, was sagst du? Wie sehe ich aus? Standbein? Spielbein? Bauch einziehen? Lange nicht mehr so gut ausgesehen, alter Knabe. Also los, Vorhang auf! Willkommen bei mir! In diesen heiligen Hallen. Schön, dass du da bist. Hat ein paar Jährchen gedauert. Schwamm drüber. Ich weiß, ein großer Künstler, ein Mann von Welt, ist viel beschäftigt. Kann sich nicht auch noch um seine Kinder kümmern. Schon gar nicht um seine Außerehelichen. Wobei ich keine Ahnung habe, ob hier der Plural zutrifft. Nein, nein, bitte, nein. Das war alles andere als ein Vorwurf. Reine Anerkennung. Auf dich war eben jede scharf. Und das hier soll trotz allem ein schöner Abend werden. Allerdings bin ich, wie ich merke, doch ziemlich nervös. Hätte ich nicht gedacht. Und du? Magst du dich nicht setzen? Ich habe gekocht. Nicht nötig? Doch, doch. Essen verbindet, Ein Abendmahl für Vater und Sohn. Ich koche gern, fast jeden Abend. Normalerweise nicht so üppig, meistens nur für mich. Manchmal kommt Paula dazu, meine Freundin. Oh, die würde dir gefallen. Ziemlich hübsch. Aber solide. Im Gegensatz zu uns beiden. Oh Mensch, das war ein Witz. Oh Mann. Du hast doch Humor, sagt man. Ich halte mich da lieber raus. Alles, was ich über dich weiß, habe ich aus der Presse oder aus dem Fernsehen. Die Anzahl unserer Begegnungen könnten wir wahrscheinlich an 10 Fingern abzählen, oder? Na, allein, Herr König. Ja, wie Sie sehen, Herr Schnurr. Eigentlich hätte ich ja heute Vorstellung, aber 3 Leute sind erkrankt. Ja, gleich 3. Ich nehme dann die Ecke ganz hinten. Ja, wie Sie wollen. Und was darf ich Ihnen bringen? Einen halben vom Roten und ein bisschen was zwischen die Zähne. Vorweg ein Aperitif? Das heißt, du trinkst gern. Diese kleine Schwäche, wie Paula sie bei mir nennt, habe ich eindeutig von dir. Paula, nein, heute kommt sie nicht. Meinen 49. Geburtstag halten wir 2-mal alleine miteinander aus. 7 mal 7 Jahre, Dolph König. Alles wird gut. Wenn 2 Menschen guten Willens sind, gelingt ihnen fast alles. Außerdem bin ich ein helles Köpfchen. Nur ein bisschen verkorkst. Aufgrund der Verhältnisse. Dazu ließe sich noch einiges sagen. Und vielleicht sage ich es auch. Mal sehen, wie weit wir kommen. Erinnerst du dich? Ich? Vor deiner Tür, in deinem Kaff, diesem Bret steht? Es war ein Liebesdienst für meine Mutter, klar? Sonst hätte ich mich nach der Riesenpleite in deiner Garderobe niemals wieder in deine Nähe getraut. Aus meinem Mund solltest du erfahren, dass sie nach langer Krankheit... Zugegeben, ich war ziemlich neugierig auf deine Reaktion. Aber du hast mir die Tür vor der Nase zugeknallt und gebrüllt. Halt dich aus meinem Leben raus. Das weißt du nicht mehr? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein! Egal. Ach, scheißegal. Schnee von gestern. Ich bin dein Schnee von gestern, Dolph König. Salute. Zum Wohle, Herr König. Danke. Und wie wär's mit Hähnchen, Keule und Rotkohl? Oh, no, Keule ja, Kohle nein. Und subito per favore. Selbstverständlich, Herr König. Ja. Mit 84 hat sich's ausgesungen. Kein Platz mehr für Dolph König. Nirgends. Salute. Darf ich dich zur Feier dieses Abends ausnahmsweise einmal Vater nennen? Noch einmal. Salute. Ach, Moral. Wozu denn noch Moral? 1945, geradezu lächerlich, im Angesicht von Millionen Toten. Ich kann mich, glaube ich, ziemlich gut in deine Lage versetzen und dich verstehen. Aber muss ich dir deshalb alles nachsehen? Popularität ist alles, klar. Auch du musst dafür kämpfen. Deine Stimmbänder lassen nach, dein Bauch wölbt sich. Der stattliche Mann wird zum Greis. Möchtest du lieber Campari? Prost, Prost. Ich habe nichts vorzuweisen. Alles nur in den Sand gesetzt. Ein Immobiliengeschäft in Lübeck, einen florierenden Weinhandel in Schottland, das nicht geringe Erbe meines großherzigen Adoptivvaters Heinrich Dahlke, Weinhändler in Lübeck. Jetzt bin ich Kurier. Mörderisch. Selbstverständlich fahre ich nur, wenn ich nüchtern bin. Wenn mich unterwegs der große Durst überfällt, bitte ich einen der Kunden um ein Glas Wasser. Ich habe auch Cola. Nein, danke. Wasser reicht. Gut, komm gleich wieder. Bitte sehr, Ihr Wasser. Dankeschön. Er trug immer diese weiße Leinhose, stimmt? Wie bitte? Diese unmögliche, verknitterte, grau-weiße Leinhose. Wer denn? Das ist so gut wie die einzige Erinnerung, die ich als Kind an ihn habe. Wovon sprechen Sie bitte? Er kam ja nur im Sommer zu uns. Blieb höchstens 3 Tage. Ich konnte ihn nur schräg von unten sehen. Er wirkte riesig. Entschuldigen Sie, was wollen Sie eigentlich? Wahrscheinlich ist es so einem wie ihm völlig egal, wie er aussieht. Der schwebt über allen. Danke für das Wasser. Gerne, war's das? Kennen wir uns eigentlich von irgendwoher? Nicht, dass ich wüsste. Paula hasst es übrigens, wenn ich trinke. Zu viel trinke. Aus dem Grund zieht sie auch nicht zu mir. Sicherheitsabstand. Kann ich verstehen. Shit trotzdem. Salute. Wie waren sie denn so, deine Frauen? Sehr verschieden. Aha. Und meine Mutter? Auch nicht ohne. So, so. Dazu werde ich dir gleich noch einiges sagen. Meine Touren sind übrigens auch sehr verschieden. Lang, meine ich. Manchmal reise ich overnight bis nach München. Müsste nur mal kurz das Steuer nach rechts ziehen und wumm gegen einen Pfeiler. Kein Hahn würde danach krähen, wenn Wolfgang Amadeus den Abgang macht. Warum ich es nicht tue? Vielleicht, weil ich ganz einfach zu feige bin. Sag mir, Vater, was hält uns am Leben? Naja, jetzt erstmal Suppe. Du magst doch Suppe. Stand jedenfalls in einem dieser Artikel. Bitte, lang zu. Ach, toll, schmeckt toll. Ach, ausgezeichnet, Herr Schnur. Danke. Dein Sarastro war eine Katastrophe. Mit 84 hat sich's ausgesungen. Und dann, und dann ausgerechnet Mauser. Dolf König, tritt ab. Es ist aus. Herr König, ist was nicht in Ordnung? Soll ich das Fenster aufmachen? Sie sollen gar nichts. Ich wollte nur sagen, je berühmter man ist, umso einsamer wird man. Das war alles. Guten Abend, der Herrn. Na, ja, Mutter. Cara mia, Geschenk Gottes. Ja. Mag sich die junge Dame zu mir setzen? Ach, der Herr König. Guten Abend, schöne Frau. Was gibt's dort Neues? Ich würde gern eine Beichte ablegen. Tja, Mutter. Du schweigst? Dann iss wenigstens. Komm, iss. Geh wenigstens einmal in meinem Leben auf mich ein. Dir schmeckt's nicht. Du bist Besseres gewohnt. Belle Cuisine. Solange ich ein Kind war, hast du mich nur ein paar Mal besucht. Und als ich ein Mann geworden war, hast du mich von deiner Tür verjagt wie einen räudigen Hund. Das kannst du nicht vergessen haben. Das glaube ich dir nicht. Man ahnt doch, was man einem anderen antut. Auch außerhalb des Rampenlichts ist Leben. Auch wenn der Vorhang gefallen ist, trägt man Verantwortung. Nicht nur für Stimmbänder und Atemtechnik, an der du, wie deine Hofnarren melden, noch täglich feilst. Ein Leben neben Wein, Weibern und Gesang. Du schweigst. Übrigens, ich habe sämtliche Artikel über dich gesammelt. Mir ein kleines Archiv angelegt. Falls es dich also interessiert, welche Oper du wann gesungen oder was du wann mit wem oder wer getrieben hast, frag mich. Ich kann dir dein ganzes Leben in bunten Papierschnipseln vorlegen. Hier, das Lächeln des Verführers. Der liebende, fliegende Holländer. Krönung der Saison. Der Götterbote von Bayreuth. Und hier, der Beifall wuchs zur Ovation. Irgendeiner musste doch mal dein Leben unter die Nase reiben und dir klar machen, was du vor lauter Ruhm versäumt hast. Ehe es zu spät ist, ehe auch du in die Grube fährst und der liebe Gott... Oh Gott. Ich würde gern eine Beichte ablegen. Ich bin kein Priester, Mann, und Sie sind nicht katholisch. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Hörten Sie, Mann, ich habe ja kein Gräten verschluckt. Auch ein Dolfkönig ist nicht unsterblich. Selbst wenn es gern wäre. In den Spiegel zu schauen soll heilsam sein. Heilsam gegen Hoffart, Eitelkeit, diese Todsünden. Und das von einem notorischen Säufer. Keine Angst, ich bin nicht so abgeklärt, wie du jetzt vielleicht denkst. Aber ich stelle mir manchmal vor, wie es wäre, wenn man moralisch wäre. Ein moralischer Mensch, Vater. Dann hätte man vielleicht keine Angst vor dem Tod. Hast du Angst vor dem Tod? Schicken Sie mal los, junger Mann. Sie will mir doch was vertellen. Ich hab's satt. Telekom, Sie sind ein berühmter Kerl. Darum geht's doch gar nicht. Warum denn? Das ist nicht in 5 Minuten gesagt. Ich hab Tiet. Hör zu. Ich hatte sie satt. Diese Hochglanzelogen. Ich wollte dich sehen. Mit dir reden, deine sanfte Stimme hören. Ehe meine Kindheitserinnerung an dich und deine unmögliche weiße Leinenhose vollends verblasst war. Nur darum habe ich mich eines späten Abends ins Labyrinth des Opernhauses gewagt, deine Garderobe gefunden und die Tür ohne anzuklopfen, aufgemacht. Heute ist ein schwarzer Tag. Was seh dich echt? Ich wurde entlassen. Ich werde nie wieder auf der Bühne stehen. Eine Sprechrolle kommt nicht in Frage. Sprechrolle? Ach, egal. Jetzt ist Schluss. Am liebsten würde ich mich aufhängen. Mann, Herr Verdurst. Da saßest du, vor dem Spiegel, mit dem Rücken zu mir. Dein Garderobier schminkte dich ab, links auf einem Sofa, 2 Frauen. Ich habe allen Mut zusammengenommen und gesagt, Vater, ich muss mit dir reden. Verwehre mir nicht, was du anderen gewährst. Das klang doch fast wie Shakespeare. Du hast keine Ahnung, was mich dieser Auftritt gekostet hat. Und du griffst nach deiner Brille, erhobst dich, drehtest dich um. Die beiden Damen auf dem Sofa glotzten mich an. Dein Garderobier wich erschrocken zurück. Kamst auf mich zu, tratest ganz dicht an mich heran und starrtest mich durch deine dicken Gläser böse an und zischtest mir zu. Was willst du? Was willst du? Zunächst war ich stolz. Immerhin hattest du mich erkannt. Und dann sagtest du noch... Wer weiß denn, ob's stimmt? Deine Mutter war auch nicht ohne. Es war Krieg, ihr Mann war vermisst. Ich war nicht der Einzige. Wie naiv ich war. Ich hatte gehofft, du würdest mich in deine Arme schließen. Endlich würde ich dazugehören. Und jetzt Avanti, Bürschchen, raus. Mein Kehl ist dreckig als ein Staubtuch. Rotwein? Um Gottes Willen, Korn. Herr Schnurr, ein Korn für die Königin. Na, Mutter, kum sitzt du mit dem Kehl an Tisch, du? Da kommt wieder Leben in der Ohrengräten, wat? Du nur wieder. Na, Prost. Prost. 4 Jahre ist das her, Vater. Aber ich höre es immer noch. Es lastete auf meiner Seele. Wer weiß denn, ob's stimmt? Hoffentlich ist vor lauter Gerede jetzt nicht der Hauptgang kalt geworden. Hähnchenkeule mit Rotkohl. Is. Mir zuliebe. Und wat muckt sie nu? Keine Ahnung. Irgendwie bin ich froh, den ganzen Rummel und vor allem die intriganten Kollegen los zu sein. Hm. Andererseits, mein Publikum. Ach. Oh Gott, oh Gott. Schon vor Jahren hätte ich den Handschuh hinwerfen sollen. Den Handschuh? Das ist nur so eine Redensart. Ach so. Damals, Anfang der 30er Jahre in Prag, am Deutschen Theater. Ja, das war's. Dieser Abend ist unsere Chance. Einen zweiten wird es nicht geben, Vater. Das spüre ich. Also komm, lass uns saufen. Prassen. Nach Herzenslust prassen. Prost! Hm. Avanti, Bürschchen. Halt dich aus meinem Leben raus. Deine Mutter? Oh, ich war nicht der Einzige. Da ging es um Kunst, um Musik. Da wehte der Geist Gustav Mahlers und Paul Klemperers. Ich entdeckte mein Juwel, meine Stimme. Singen, das größte Wunder der Schöpfung. Ich könnte Ihnen 100 Partien auswendig vorsingen. Oh, leberlich. Mann, habe ich das. Chapeau, cara mia, Sie haben einen kräftigen Zug. Herr Schnurr, die nächste Runde, bitte. Ja. Mein Sarastro vor 2 Tagen war übrigens hervorragend. Ja, leider haben das ein paar Idioten nur nicht kapiert. Kein wenig, heft hat nicht gehört. Wann waren Sie denn zuletzt in der Oper, Frau Schnurr? Noch nie nicht. Oh, du setzt platt, wat? Aber ich sehe im Endel die wahre Musikspiel woanders. Sicher, sicher, aber das interessiert mich nicht. Meine Kinder, meine Frauen sind Menschen mehr als Statisten. Aber ich war gut, sehr gut sogar. Ein Kraftwerk, ein Quell. Kunst ist die Bodenstation des Göttlichen. Sollen die Pfaffen und Kirchgänger sehen, wo sie abbleiben? Ihre trockenen Buchstaben und Moralpredigten interessieren niemanden. Kunst und Gott sind Wesen, mit denen man Reigen aufführen kann, denen man Bälle zuwerfen kann, goldene Bälle. Was glauben Sie, Frau Schnurr? Wird im Himmel gelacht? Über uns wahrscheinlich. Über uns arme Krüppelt. Prost, Frau Schnurr. Prost. Wir sind ein Traumpaar. Prost. Ja. Sagen Sie, wo waren Sie eigentlich im Krieg? Krieg? Ja, Krieg. Der hat uns alle verarscht. 5 meiner 7 Brüder haben ins Gras gebissen. Heldentod hieß das. Ich lach mich tot. Egal. Ich will mich der Räuber nicht mehr abregen. Vertell's immer wieder, Herr König. Ich habe nicht so ein interessantes Leben. Glauben Sie an Schutzengel? Was soll das sehen? Am 10. Mai 1945 verließ ich Berlin, als die Nachricht von der Geburt meines Sohnes kam. Ich fuhr nach Lübeck, hoffte auf ein Schiff nach Norwegen. 2 Tage später standen die Russen vor der Berliner Tür. Wegen der Filme, in denen ich... Ja, Sie wissen schon. Oder eben nicht, ist auch völlig egal. Statt meiner haben sie den Nachbarn mitgenommen, nur damit die Statistik stimmt. Niemand hat ihn wiedergesehen. Sie schläft. Ist gut so. Wenn der Pater schläft, kann der Zögling selbst das Maß an Hölle bestimmen, das ihm zusteht. Und auch die Anzahl der Ave Marias, die ihn davor retten. Die letzten 4 Jahre waren hart. Noch härter als all die Jahre davor. Dieser Rausschmiss. Trotzdem, ich hatte dir eine Tür offen gehalten zu meinem Herzen. Ja, Johanna, meine Retterin, meine Halbschwester. Sie würde vielleicht vermitteln oder so. Ein Strohhalm. Sie hat es nicht kapiert. Neulich war ich vor ihrer Tür. Ich habe auch Cola. Der Kollege war krank, ich fuhr seine Tour. Hab mich nicht zu erkennen gegeben, nur ein bisschen von dir erzählt. Natürlich hat sie es nicht kapiert. Wie sollte sie? Mich wahrscheinlich für verrückt erklärt. So ein durchgetickter Kurier. War's das? Ihr seid euch verdammt ähnlich. Ich hatte Glück, Frau Schnur. Mein Leben nahm seinen Lauf. Aber es verlief nicht in geraden Bahnen, machte Sprünge, Umwege. Wir genießen und weinen, bestehen Prüfungen und entkommen mit nackter Haut. So wie wir geboren wurden, werden wir in die Grube fahren. Ob es sinnlos oder sinnvoll war, das wissen die Götter. Ja, ich habe genommen und genossen. Damals in Lübeck bei Etta. Als ihr Mann, der Weinhändler, heimkehrte, verließ ich die Stadt. Sophie kehrte zurück. In den Trümmern von Hamburg fingen wir ein neues Leben an. Und Etta bekam einen Sohn und taufte ihn Wolfgang Amadeus. Ich bin müde. Vielleicht wäre es wirklich das Beste, einfach einzuschlafen. Immer einzuschlafen, nie mehr aufzuwachen, weg zu sein. Sophie, mein Engel, du warst zu gut für mich. Du hattest keine Ratten im Keller, deine blauen Mädchenaugen. Ah. Aber ohne Ratten geht's nicht. Das hast du nicht kapiert. Und deshalb konnte unsere große Liebe nicht ewig sein. Darf ich? Recht so, Herr Schnur, recht so. Danke. Soll ich Sie wecken? Auf keinen Fall. Ich liebe schlafende Frauen. Sie wird mich nicht unterbrechen. Warum unterbrichst du mich? Ich bin noch nicht fertig. Noch lange nicht. Ich, wer ich bin, ich sag's dir, ein Unfall. Mich gibt es nur, weil der Mann meiner Mutter in Gefangenschaft war, während dir, Göttersohn, ganz Lübeck zu Füßen lag. Jede wollte dich, auch Etta, die Frau am Platz. Sie nahm dich auf, ihr Leib schwoll an. Das konnte auch ihr unerwartet zurückkehrender Ehemann nicht übersehen. Und so kam es, wie es kommen musste. Ein klares Wort von Mann zu Mann, das du, Feigling, nur per Brief geregelt hast. So, jetzt pass mal auf. 25.08.1946. Lieber Hermann. Lieber Herr, zu deinem Geburtstag möchte ich dir meine besten Wünsche und meine guten freundschaftlichen Gedanken sagen. Als du deinen vorigen Geburtstag feiertest, kannten wir uns noch nicht. Inzwischen ist sehr viel geschehen, was in dein, etwas und mein Leben entscheidende Züge eingeschnitten hat. Ich habe dir durch mein Dasein und Eintreten in Etters Leben manchen Schmerz zufügen müssen. Und das Schicksal hat mich nicht ohne Schuld in euren Lebensweg eingefügt. Tja, ich besitze ihn. Ich fand ihn nach Etters Tod, mein Lieber. Hüte ihn wie meinen Augapfel. So, es geht weiter. Pass auf. Ich verspreche dir sowohl durch Hilfe als auch durch Zurückhaltung, durch mein Dasein ebenso wie durch mein Fernsein, wenn es geboten ist, das mir Mögliche zu tun. Lass uns das Außergewöhnliche auch außergewöhnlich zu meistern suchen. Das Außergewöhnliche. Du kannst dich nicht erinnern. Du willst dich nicht erinnern. Halt dich aus meinem Leben raus. Wolfgang Amadeus. Etta hatte gehofft, ein Wunderkind zu gebären. Dein Glanz sollte sich in mir verdoppeln. Stattdessen ein ängstliches Kind, dem die Basis fehlte, das Vertrauen. Und jetzt, Vater, ist alles Fakt. Aus. Als Kind hatte ich Halluzinationen. Können Sie sich das vorstellen, Frau Schnur? Albträume. Meine Eltern machten sich Sorgen. Ihr einfacher Verstand fasste es nicht, dass ihr Kind Dinge sah, die niemand sonst sah. Dass es sich ängstigte, wenn es ihrer Meinung nach nichts zu ängstigen gab. Was ist mit dir? Auch die Hähnchenkeule lässt du unberührt? Iss! Der Mensch lebt von Anerkennung, Vater! Auch dein Sohn! Aber wem sage ich das? Du brauchst dein Publikum, Applaus! Kommst davon nicht los! Kennst du den wahren Dolph? Ich stelle mir manchmal vor, wie er nachts aufwacht und weint, weil er so allein ist, weil er niemanden hat auf der weiten Welt und dessen sich niemand erbarmt, weil er für niemanden Verantwortung übernommen hat. Der große, alte Mann, Don Giovanni, Siegfried, Wotan! Der weltberühmte Dolph König, mein Vater. Ich sehe ihn genau, seinen schweren Leib, die dicke Brille, die kurzsichtigen Augen, das wirre graue Haar. Eine Spottfigur von 84 Jahren. Behauptet hier jemand, ich sei blass? Das täuscht! Ich fühle mich wohl! Mein Vater ist zu Besuch. Meine Gesangslehrerin. Ein wahrer Satansbraten. Sie lehrte mich alles, singen und lieben. Überreif und 20 Jahre älter als ich, fiel sie über mich her. Meine Sinne blühten auf. Und niemand nahm Anstoß daran, dass ihr Meisterschüler auch ihr Galan war. Die Raffinesse ihrer Verführung, ungeheuerlich. Ja, ich war süchtig nach ihr. Mit jedem Fortschritt meiner Stimmbildung erwarb ich mir weitere Rechte, ihr Mieder und Strümpfe vom Leib zu reißen. Herr Schnur, noch einen halben, ja? Ja. Ein auf Dauer unhaltbarer Zustand, eine Posse, der mein Abitur und die anschließende Aufnahme an der Münchner Musikakademie ein Ende bereitete. Und dann Prag, Deutsches Theater. Ach, der Stern am Opernhimmel. Dann Krieg. Wehrmachtstourneen. Ich wurde Kriegsdienst verpflichtet. Forsch nur verdammt nochmal, was hätte ich dagegen tun können? Wegen mir verfehlt. Dieser kleine Mann mit Schnurrbart hat uns alle verarscht. Frag doch. Frag die anderen. Frag. Das Kind hat nur Trouble gemacht. Von Anfang an nur gestört, dieser Wolfgang Amadeus. Warum, warum? Weil kein Platz für mich war. Und wer du warst, wusste ich nicht. Nie hat sie es mir erzählt. Obwohl sie mich zu deinen Gastauftritten mitnahm, bis ich 15 war. Und jetzt Avanti, Bürschchen, raus! Eine einzige, wirkliche Bindung rettet Vater. Ich wollte niemand. Jedenfalls nicht so, wie ich war. Etta meinte dich, wenn sie mich ansah. Und du warst nicht da. Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa, please forgive me. Try to understand me. Was ist los? Woher kommt diese Dunkelheit? Ich sehe dich nicht mehr. Findest du dich ab? Hältst du es nicht mehr aus? Ich würde jetzt gern mein Leben auf Null stellen. Von vorn anfangen. Ein letztes, Frau Schnur. Mein alles bestimmendes Kindheitserlebnis. Ich war etwa 10 oder 12, als ich, wie so oft, über eine geheime Leiter auf den Dachboden meines Elternhauses kletterte. Ich liebte es, in den alten Sachen zu wühlen. Und plötzlich hörte ich ein Geräusch, lugte um die Ecke, und was sah ich? Meinen Vater. Er stand auf einem Stuhl, ein Strick um den Hals, befestigt an einem Dachbalken. Vor ihm meine Mutter. Er starrte zu ihr herunter, sie zu ihm hinauf. Er wippte mit dem Stuhl. Und plötzlich zischte sie wie eine Viper, deren kleine giftige Zunge blitzschnell aus dem Maul fährt. Tu's doch! Mein Vater starrte sie an, dann löste er langsam die Schlinge und stieg vom Stuhl. Von dem Tag an war mein Vertrauen zerstört. Von dem Tag an war ich ein Einsamer, ein Verlassener. Auch wenn mein Leben nach außen hin so reich und glanzvoll aussah. Die Einsamkeit des Menschen, Frau Schnur, kann nur Gott ermessen. Hm. Zahlen, Herr Schnur. Ja. Ob mich wohl jemand von den Herrschaften da vorne irgendwohin hinaus auf die Heide fahren kann. Ja, auf die Heide? Na, wohin sonst? Ich hab's satt. No, Jungchen. Und jetzt bringt er einen schönen Hus. Ja, eins klar, Mutter. Wolfgang Amadeus Dahlke. Und plötzlich ist nichts mehr wie vorher. Paula Sagebiel. Ja, ich habe sie gelesen, die Anzeige, die sie für dich aufgegeben hat. zufällig. Und habe ihr geschrieben, deiner Paula. Ihr Nachnamen gab es nur einmal im Telefonbuch. Sie hat mir geantwortet. Gestern haben wir uns getroffen und sind nach Wittenbergen gewandert. Dabei hat sie mir von dir erzählt, mir Fotos gezeigt. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, als hätte ich dich schon einmal gesehen. Du siehst ihm verdammt ähnlich. Als ich Dolf mal auf dich angesprochen habe, hat er gesagt, wer weiß denn, ob's stimmt? Ich war nicht der Einzige. Er war unmöglich. Ja. Ich fahre jetzt nach Hamburg. Was gibt's denn? Garderobe räumen, Abschied von den Kollegen nehmen. Also auf deinen Rausschmiss saufen. Wunderbar. Wunderbar, dass du es immer so auf den Punkt bringst. Schönen Abend. Warte nicht auf mich. Wie käme ich drauf? Paula ist wirklich ein feines Mädchen. Gefällt mir. Und dann kam sie auf die Idee, Brief und Anzeige an Dolf zu adressieren und in der Oper abzugeben, ohne Absender. Eine tolle Idee. Ah, was für ein Brief. Wie verquast Dolf schon damals war. Als Kind habe ich ihn so geliebt. Wenn er auf Reisen war, in seinem Bett geschlafen. Ich mochte seinen Geruch. Die Adern auf seiner Hand. Und dann wurde er so fremd. Nein, das hatte nichts mit der Trennung von Sophie zu tun. Überhaupt. Sein Leben, seine ganze Art. Ob er den Umschlag öffnet und liest oder ihn gleich wegschmeißt. Ob er Maja den Brief zeigt. Wohl kaum. Ah ja, das Wams vom Don Giovanni. Und damit in den goldenen Hirschen. Hier, deine Post, Dolf. Hat sich einiges angesammelt in deiner Abwesenheit. Ah, bla bla bla, gib schon her. Was ist denn los? Warum solche Grabesstimmung? Heute wird gefeiert, alle freuen sich auf dich. Ein Dinosaurier geht nicht unter. Ja, das ist sehr charmant. Brauchst du noch Hilfe? Alle warten. Ja, ich habe hier noch kurz was zu erledigen. Ja. Bitte sag, ich komme gleich. Ja. Also dann bis später. Ach, dieses Sturmtief. Mein Herz, Luft. Ich brauche Luft. Wolfgang Amadeus Dahlke. Und plötzlich ist nichts mehr wie vorher. Nichts mehr wie vorher. Paula Sagebiel. Lieber Hermann, zu deinem Geburtstag möchte ich dir meine besten Wünsche und meine guten freundschaftlichen Gedanken sagen. Als du deinen vorigen Geburtstag feiertest, kannten wir uns noch nicht. Ja, dort in dieser Tür hat er gestanden. Ein hochgewachsener junger Mensch mit eingefallenen Wangen. Ein ziemlich kitschiges Zeug hat er von sich gegeben. Ungefähr ein Jahr später tauchte er in Bredstedt auf, wie ein Gespenst. Er ist tot. Wie dunkel ist es. Aber die Vorstellung scheint noch zu laufen. Und im Foyer warten die Erfen. Ja, wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund, und wer es nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund. Ich muss raus, Luft, Luft, ich brauche Luft, ich muss raus hier, raus, raus, raus! Ach, Scheißwetter. Abend, Wohin? Nach Wittenbergen. Nochmal? Nach Wittenbergen. Keine Ahnung, Mann. Sie wissen nicht, wo Ernst Barlachs armer Vetter spielt. Barlach. Das ist ein tolles Stück, müssen Sie unbedingt lesen. Geht allerdings nicht gut aus. Wie das Leben. Also was jetzt? Erstmal geradeaus. Alles Weitere sage ich Ihnen. Okay, wird gemacht. Und das Schicksal hat mich nicht ohne Schuld, dass hier kein Mensch die Feder führt. Der leichtsinnig und das Laune. Du standest in der Tür, gabst mir das Päckchen und fragtest, hätten Sie vielleicht ein Glas Wasser für mich? Und ich sagte, ich habe auch Cola und habe nichts verstanden. Durch mein Dasein ebenso wie durch mein Fernsein. Weg sein. Einfach weg sein. Lass uns das Außergewöhnliche auch außergewöhnlich zu meistern suchen. Sterben. Schlafen. Nichts weiter. Und dann bist du gegangen. Und ich habe dir nachgesehen. Und ich habe gedacht, an irgendjemand erinnert er mich. Wahnsinn. Paula meint, vielleicht konntet ihr beide echte Gefühle nicht zulassen, weil die euch sonst weggespült hätten. Und insofern wart ihr euch ähnlich. Könnte sein. Offensichtlich habt ihr beide es versäumt, Schutzwelle, um eure Seelen zu bauen. Sterben. Schlaf. Nichts weiter. Kein schlechter Abgang. Nichts weiter. Weißt du? Heute Nachmittag werde ich ihn anrufen. Vielleicht habe ich ja Glück und er ist da. Ich werde ihn vieles fragen, ehe es zu spät ist. Königssohn. Hörspiel von Roswitha Quadflieg. Die Rollen und ihre Darsteller: Dolf König, Otto Mellies. Wolfgang, Michael Evers. Maja, Astrid Meierfeld. Johanna, Sabina Troger. Herr Schnur, Rolf Petersen. Mutter, Eda Loges. Hausmädchen, Maria Magdalena Wajinska. Garderobier, Jürgen Uther. Taxifahrer, Benjamin Uzerath. Musik, Lutz Glandin. Klarinette, Jürgen Kupke. Ton und Technik, Christian Alpen und Angelika Körber. Regieassistenz, Ines Hielscher. Regie Beate Ziegs. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2015. Redaktion und Dramaturgie Christiane Ohaus.